Aus Anlass des 22. Todestages von Präsidenten Kim Il-sung gab es am 6. Juli im genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Dongbong, Kreis Hamju, Bezirk Süd Hamgyong eine Veranstaltung der Bauern und der Angehörigen des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft. Daran nahmen die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Bauern und die Angehörigen des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft im Kreis Hamju teil. Der Referent und die Redner hoben hervor, in die glänzende Geschichte des gedeihenden Vaterlandes seien die Umwelt auf dem sozialistischen Lande und bei der Gestaltung des Schicksals der Werktätigen der Landwirtschaft eingegangen. Das sei eine edle Frucht der glühenden Liebe vom Genossen Kim Il-sung zum Vaterland und Volk und seines aufopferungsvollen Einsatzes.